was minder offen auch in den nicht-totalitären Ländern, ja im Innern der Kunst wie der meisten Menschen selber sich zuträgt.